Telekom Fernsprecher Lindenstraße 39, Ecke Händelstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört neben den üblichen Telekom-Werbehinweisen eine PSK BAWAG Maestro Bankkarte. Und der Eigentümer ist Patricia Fromme. Die ist hier oben, also diese Bankkarte ist über dem Fernsprecher angebracht, sodass sie gut sichtbar ist und der Eigentümer die Karte wiederfinden kann. Ansonsten, außer einem großen Elektrokasten, der hier eine Seite des Fernsprechers zusperrt, und einem alten Postkasten der Deutschen Post, den ein Aufkleber ziert mit der Aufschrift "Jetzt noch bessere Verstecke, Hiding Elephants 2007, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi."